könnte mal sagen, wer 68 oder 69 noch gedacht hat, dass die DDR irgendwie zur BRD rein sollte, wir hätten alle in Polen gezeigt, in Ost und West. Das heißt, wir können auch die Entwicklung in Westdeutschland zusammenbrechen von der tollen 68er Revolution und ein faules westliches Pakt, was überhaupt gar nichts geschafft hat dazu, dass im Osten dann irgendwann die Leute gedacht haben, oh, im Westen ist es so schön ruhig, lass uns da in den Westen rübergehen. Also hängt es auch mit der Schwäche der Westlinken zusammen, dass im Osten gar nicht weiter sich entwickeln kann. So, weiter. Da geradezu. Ja, Bruder, du den da umdrehst. Genau. Okay. Ja, also wir haben jetzt drei Referate gehört. Ich glaube, so eine gewisse Übereinstimmung gab es in dem Charakter, wie die DDR gesehen wird. Also die ersten beiden Referenten haben ja im Prinzip gesagt, das waren sozialistische Systeme. Inge hat von Hybrid und einer sozialistischen Ökonomie zumindest gesprochen oder einem sozialistischen Bodensatz. Aber so eine wirkliche Beweisführung oder Begründung habe ich insbesondere in den ersten beiden Referaten eigentlich nicht gehört. Es war einfach mal eine These, die in den Raum gestellt wurde. Das Einzige, was man gehört hat, war so eine Aufzählung von Erscheinungen innerhalb des Systems, die man begrüßt hat. Aber hier wurde ja auch angesprochen, so vom Marxismus und, sag ich mal, des Materialismus. Und wenn man da von philosophischen Gesetzen ausgeht, dass zum Beispiel das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, dann habe ich damit ein Problem, wenn man hier nur mit Erscheinungen und Aufzählungen von Erscheinungen arbeitet. Insofern war ich da ein bisschen unzufrieden mit den Referaten und würde jetzt einfach mal eine Gegenthese in den Raum stellen und würde sagen, dass ich der Auffassung bin, dass es noch nie Sozialismus gegeben hat, also noch nie Systeme mit einer sozialistischen Systemqualität. Und mich würde von den Referenten interessieren, wie sie begründen, dass dieses System sozialistisch gewesen sein soll. Das heißt auch, wie sie das Wesen des Sozialismus bezeichnen. Und zum Beispiel bei einer sozialistischen Ökonomie, dann würde mich auch interessieren, was sie meinen, welche Gesetze dort dann Anwendung finden würden. Beim zweiten Referenten, beim Ingo, der hat von einem Sozialismus gesprochen, der nicht mehr reformierbar wäre, also der im Prinzip, das richtig verstanden, auch nicht mehr entwicklungsfähig ist. Da würde mich auch sehr interessieren, wie er zu so etwas kommt. Also wie kann ein System sozialistisch sein, was nicht entwicklungsfähig ist? Mich würde halt auch interessieren, wenn wir vom Sozialismus ausgehen, das heißt, es wäre eine höhere Gesellschaftsformation, also die erste bewusst geschaffene Gesellschaft, wie es dann möglich ist, dass man zurück in die Barbarei quasi zerfällt. Da habe ich gerade auch in den ersten beiden Referaten nicht so viel zu gehört. Aber vielen Dank. Okay, wir machen noch, korrigieren noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum und dann, oder ein paar mehr, und dann wird das Publikum antworten. Christian? Es gab es von der Bürgerbewegung, die Vereinigte Linke, ich weiß nicht, die Vereinigte Linke auch an diese große Demo genommen hat, konkrete Reiche geredet hat und da bin ich auch hingefahren zu die Demo und habe auch ein bisschen Angst gehabt, damit da was passiert. Wenn die Volkspolizei anfangen zu schießen und zum Glück ist das nicht passiert und es gab Leute, die wollten einfach Reisefreiheit. Hätte man den Leuten die Reisefreiheit gegeben, hätte Honecker und Konsorte heute nur die Chance gehabt. Aber Honecker und Mieke, die haben nur an dich gedacht, die waren kaputt, die haben nicht an die Leute mitgedacht. Danke, Christian. Der Herr mit dem weißen Schal. Danke. Ich wollte das nochmal auf eine andere Ebene heben. Also ich denke, das gesamte Problem des bisher gekannten Sozialismus, ich sage bewusst Sozialismus, obwohl ich das auch nicht definieren kann, sondern das ist die Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und der Marx definiert das erstmal, jetzt abgesehen von der bekannten Sache, jeden nach seiner Leistung, und jeder nach seinen Fähigkeiten, der definiert ihn einfach als die revolutionäre Übergangsperiode der Diktatur des Proletariats hin zum Kommunismus. Und die revolutionäre oder die revolutionäre Diktatur des Proletariats, die ist erstmal keinen Schranken unterworfen, sondern die ist nur der Schranke des Durchbruchs zum Kommunismus unterworfen. Und ansonsten kann man da eine Systemfliegerei oder Zusammenfinderei sich noch so zusammenfassen, da gibt es keine befriedigenden Antworten. Das Grundproblem ist, denke ich, jeder Durchbruch, auch mit der Inge Fied in Gemeinsamkeit, jeder Durchbruch ist gerechtfertigt. Ist der Durchbruch zu einer richtigen Sache hin. Nur das Problem des Durchbruchs ist, wenn du auf lange Frist keine Hegemoniefähigkeit, keine Akzeptanz des überwiegenden Teils des Volkes erlangst, da kommst du in eine Schwierigkeit rein. Mit der Schwierigkeit, auch gut, auch wenn du in die Schwierigkeit reinkommst, auch wenn du in der Minderheit bist, das bedeutet ja nicht, dass du die weiße Flagge wissen musst, sondern dann geht es darum, halt wie weiter. Und dann musst du dich ab und zu auch parlamentarischen Kontrollmechanismen entziehen, sondern da musst du sagen, halt, wir haben einen ganz anderen Begriff von Demokratie als Mehr oder Minderheit, sondern wir haben einen qualitativen Begriff von Demokratie. Und das ist natürlich die Sache, auch innerhalb der radikalsten Linken und so weiter und so fort, oder der weniger radikalen Linken, die dann eben auf diesen Skepsis stößt. Dann, wenn du dich nicht diesem Mechanismus der Abstimmung unterwirfst, sondern wenn du davon ausgehst, mein Prinzip ist nicht mehr oder Minderheit, sondern mein Prinzip ist richtig oder falsch. Und das hat der Alvaro Cunhal, der Führer der Kommunistischen Partei Portugals, mal, und deswegen ist er sehr angefeindet worden von der italienischen Kommunistischen Partei und anderen, gesagt, halt, es kommt nicht darauf an, die mehrheitlichen oder die Mehrheiten zu gewinnen, die quantitativen Mehrheiten, sondern die qualitativen, die politischen Mehrheiten. Und ich denke aber nur, dass es auf Dauer ist das natürlich ein Problem. Und das Problem spricht der Hans-Heinz Holz aus, und er sagt, das ist die verlängerte, ist die prolongierte Revolution. Und wir müssen sehen, dass wir von der prolongierten Revolution runterkommen und wirklich dann eben den Überzeugungssprung gewinnen hin zu den Mehrheiten der Bevölkerung. Aber ich denke, das ist das Problem, was insgesamt dahinter steht. Danke. Ja, hier vorne rechts, Herr Genosse. Ja, ich komme selbst aus dem Osten. Ich war FDJ und Parteifunktionär an der Basis. Ich verstehe dich nicht gut, aber dann musst du. Ich komme aus dem Osten. Ich war FDJ und Parteifunktionär an der Basis. Ich möchte hier mal ganz klipp und klar sagen, dass, was mir gefehlt hat. Ich bin für den Sozialismus, ich war ein großer Sozialist, junger Sozialist war ich. Ich war für den Sozialismus und ich habe mich dafür eingesetzt. Ich war auch in der Partei gewesen und wir haben in der Parteigruppe offen, ehrlich diskutiert. Auf der Straße habe ich die Politiker geschimpft und so weiter und so weiter. Aber es war. Der Parteiapparat, die Bürokratie in der DDR, das Wort Bürokratie ist überhaupt nicht gefallen. Der Parteiapparat und der Staatsapparat waren bürokratisch zentralistisch. Die Planung war zentralistisch. Die Eigeninitiative der Betriebe wurde ja teilweise sogar unterdrückt. Planung heutzutage mit dem Netz, mit dem Computernetz und mit Eigenverantwortung der Betriebe ist was vollkommen anderes wie zentralistische DDR-Planung. Und ich wollte noch was sagen. Er sagte hier 68 oder so ähnlich, da begann es zu kriseln. Das ist falsch. Seit Bestehen der DDR möchte ich jetzt nicht sagen, sondern seit Bestehen der Parteiführung. Ulbricht kam aus Moskau, Wilhelm Pieck kam aus Moskau, sie kamen von der stalinistischen Partei. Stalinismus, das Wort ist überhaupt nicht gefallen. Stalinismus ist das Hauptproblem gewesen. Genosse, wir reden darüber, was war sozialistisch an der DDR und nicht, was war stalinistisch an der DDR. Das ist eine völlig andere Diskussion. Dazu ganz klipp und klar, die Basis war sozialistisch. Wortmeldung, das, was ganz du hinten. Aufgezählt hast, das ist eine Wortmeldung. Dafür. Alles klar. Ja, der Herr hier und dann danach der Herr hinter ihm. Es gab in den 70er Jahren eine Analyse der Sowjetunion, die hat neben der Analyse des US-Imperialismus vom Sowjetimperialismus gesprochen. Diese Begriffe sind auch in den Papieren der RAF aufgetaucht, unter anderem. Irgendwann in den späten 70er Jahren ist diese Analyse seltsamerweise aus diesen Papieren verschwunden. Zum einen. Diese Begrifflichkeit umschreibt ein Herrschaftssystem, in dem eine Klasse, nämlich die Funktionärsklasse, die Arbeiterklasse, unterdrückt und ausbeutet auf internationaler Ebene. Ja. Dankeschön. Jetzt der Herr in dem Weißen. Okay. Also ich kann mich auf dieser Veranstaltung überhaupt nicht wiederfinden. Ich bin auch in der DDR. Also ich kann mich in dieser Veranstaltung bisher fast gar nicht wiederfinden. Ich bin auch in der DDR aufgewachsen, außer in Herbertmutter, etwas über Subkultur und so weiter berichtet. Ich wollte einige Anmerkungen zu Elefit machen, also was sie so als sozialistische Errungenschaften sozusagen dargestellt hat. Im anderen Bereich, also Stasi, sagtest du, ist in der Öffentlichkeit präsent gewesen, ist klar, war ja auch ein Geheimdienst, hat aber ein gewisses Angstklima erzeugt, würde ich mal behaupten. Dann Enteignung, also es war ja eine Verstaatlichung und nicht eine Vergesellschaftung. Ja. Also deswegen haben sich die Leute halt auch nicht verantwortlich gefühlt. Es hätte zum Beispiel selbstverwaltete Betriebe geben müssen. Jetzt komme ich zum nächsten Problem, das der Herr da vorne schon angeschnitten hatte. Planwirtschaft, die zentralistische, das war auch das Hauptproblem, diese Bürokratie. Selbst habe erlebt, dass Pläne gefälscht wurden und so weiter. Also was in den Betrieben los war, weil du sagst, es war ja überhaupt nichts angekommen, das war auch das Problem der Leute oftmals in den Betrieben, weil sie hatten zwar ihren sicheren Arbeitsplatz, aber die Arbeitsbedingungen waren dermaßen miserabel. Dann gesellschaftliche Erfordernisse, so meintest du, da sage ich bloß, ja, sogar der Berufswunsch wurde nach den gesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichtet. Es gab eine staatliche Berufs- und Studienlenkung. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass ich irgendwie Straßenbau studieren sollte. Also zum Beispiel solche Arme. Dann Lohnarbeit. Ja. Also ich denke, entfremdete Arbeit gab es in der DDR auch zu Rente. Also ich habe zum Beispiel auch am Fließband gearbeitet und so. Da habe ich gesehen, also DDR war auch nichts weiter als eine fordistische Gesellschaft. Dann kollektive Strukturen. Alles Abweichende wurde ausgegrenzt. Für mich war das eine Zwangskollektivierung. Dann hast du von der Solidarisierung gesprochen. Also ich meine eine Gesellschaft, die von Spitzeln durchzogen ist und gleichzeitig auch 89, wenn das System fällt, auf einmal die ganze Solidarität weg ist, finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Wie ein Staat mit seiner Unterschicht umgeht, wie er mit Andersdenkenden umgeht und wie er mit dem Anderssein umgeht. Da muss ich zum Schluss noch, weil immer der Sozialstaat sozusagen gelobt wird, es gab zum Beispiel in der DDR ein asoziales Gesetz, dass Leute, die nicht arbeiteten, bis zu 2 Jahren Knast gehen konnten. Und dann, Sozialstaat, Gesundheitswesen gab es Probleme, also zum Beispiel veraltete Technik, dann Wohnungsnot, also ich meine, die Sage des Altbaus, war auch alles verteilt, da wurden die Plattenbauten nach Stuttgart gebaut und die Altstadt blockiert. Also ich meine, das war das Problem. Ja. Danke für deinen Rundumschlag. Gleichgenossen, wäre nett, wenn ihr noch kurz geduldet. Ich denke, dass jetzt genug Probleme, die noch diskutiert werden, gesammelt sind. Und ich würde es gut finden, wenn Herbert, Inge und Ingo noch mal die Möglichkeit haben, kurz was zu sagen. Danach wird noch mal eine Runde gemacht, wo ihr im Publikum eure Kritik, euer Lob, eure Wut ausdrucken könnt. Ich weiß nicht, Herbert oder Inge? Oder bevor ich es vergesse, fange ich mal gleich an. Also, du hast ja da ganz viele dunkle Ecken aufgetan, die es in der DDR gegeben hat, die ich auch überhaupt nicht bestreite. Sondern für mich war heute Abend das Thema, was war an der DDR sozialistisch und nicht, was ist alles scheiße gelaufen. Weil das wird es immer laufen, kannst du sagen, was du willst. Wenn du aktiv in der Politik bist, wenn du Aktivistin bist, dann wirst du das schon an deinen eigenen Aktivitäten sehen, was da alles schlecht läuft. Sondern wir müssen doch danach gucken, was war an der DDR wichtig, was für uns, für unsere Perspektive, für eine andere Gesellschaft auch wieder notwendig ist. Darum ging es mir in meinem Referat. Und alles, was du da als Betroffene da gerade vom Stapel gelassen hast, diesen Rundumschlag, was davon deine eigene Erfahrung ist, das will ich gar nicht mal bezweifeln, weiß ich nicht. Ich habe 8 Jahre in der DDR gelebt und ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich habe über meine Erfahrung erzählt, wenn ich gesagt habe, es gab in den Betrieben diese Einschüchterung durch die Staatssicherheit oder durch den Staat, hat es sie nicht gegeben, dann ist das meine Erfahrung. Ich habe im Großbetrieb gearbeitet und in vielen verschiedenen Abteilungen hatte ich Beziehungen. Es gab es da einfach nicht. Jetzt kannst du mir 1000 Mal was anderes erzählen. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel auf anderen Ebenen, weiß ich was, in den Funktionärsebenen auch mal völlig anders war. Aber an der gesellschaftlichen Basis, ich war in 2 Großbetrieben. Einmal in einem grafischen Großbetrieb und einmal im SKL, im großen Kombinat. Und da ist das einfach meine Erfahrung. Und die lasse ich mir auch durch... Bitte? Das sind 8 Jahre gegen ein gesellschaftliches Leben von 25 Jahren. Das ist richtig. Trotzdem kann man wohl auch in 8 Jahren einiges erfahren, oder? Und es ist... Und du darfst auch nicht vergessen, dass... ...die Position, die du hattest. Inwiefern denn? Relativ prekär und beschissen war, Caro. Inwiefern war meine Situation privilegiert? Ich habe wie alle anderen im Betrieb gearbeitet. Ich habe dasselbe Geld bekommen. Ich habe genau dieselbe Arbeit gemacht. Ich hatte genau dieselben Bedingungen. Ich war in keiner Weise real privilegiert. Mein Privileg war einfach, dass ich ein anderes Verhältnis zum Imperialismus und zum Kapitalismus hatte. Das war meine Erfahrung und das war auch ein Privileg. Dankeschön. Es gab ja noch an Herbert und an Ingo vor allem die Frage des Genossen dort hinten gerichtet, was denn eigentlich sozialistisch an der sozialistischen Ökonomie war, was sich ein bisschen mit dem Einwurf hier vorne deckt, dass halt es eine zentralistische Planwirtschaft gab, die den Interessen der Arbeiter mörderweit am Arsch vorbeigegangen ist und außerdem auch noch ein fieses russischer Import war. Vielleicht würden Herbert und Ingo was zu diesen beiden, zu der Frage, was an der DDR-Ökonomie sozialistisch war und wie das mit der zentralen Planwirtschaft aussah. Ich würde mal kurz noch mal eingehen wollen auf das, was eben gekommen ist, und dann kann ich vielleicht gleich noch mal zu dem anderen Punkt kommen. Ich möchte erstmal noch mal was allgemein zum Thema MFS sagen, weil mir scheint also, dass hier wieder diese Keule geschwungen wird, und das halte ich für fatal. Ich halte es für fatal aus dem einfachen Grund, dass also selbst schon in der DDR ich auch mit anderen die Dinge diskutiert haben, dass wir zum Beispiel die Arbeit der HVA, die Aufklärung von Konzernstrategien und Ähnliches richtig fanden und notwendig. Allerdings haben wir natürlich auch unter uns diskutiert und waren der Meinung, dass das, was das MFS gegen uns an Repressionen aufgefahren hat, konterrevolutionär war. Darüber lässt sich heute sicherlich streiten, aber grundsätzlich gilt, um es mal ganz einfach zu sagen, wenn Antifaschisten faschistische Strukturen aufklären, dann ist das richtig und notwendig. Wenn Nazis Antifaschisten aufklären und die Strukturen von ihnen aufklären, dann ist das kriminell. Und hinzuzufügen sei noch, dass auch heute die Linke im Allgemeinen Informationen braucht, um handlungsfähig zu sein. Und diese Informationen wird ihnen, der Linken im Allgemeinen, von ihren Gegnern nicht in den Schoß gelegt. Die müssen sie sich beschaffen. Hinzu kommen noch zu den anderen Punkten zum Thema Berufslenkung. Natürlich ist es schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, was, denke ich, auch unter den Linken und zwischen den Linken immer wieder hart umstritten ist. Natürlich wäre es schön, Bildung für alle und zwar umsonst und so viel wie man will. Klar, diese Möglichkeiten sollten eingeräumt werden, das ist eine Vision. Allerdings klappt das nicht im Zusammenhang mit der Planung einer Gesellschaft. Wenn es darum geht, nicht 100 Ärzte auf einen Patienten zu haben, sondern wenn es darum geht, die notwendigen Geschicke der Gesellschaft, auch die Ökonomie in der Perspektive, nicht am Boden zu haben. Hier ist eine Frage, die sehr widersprüchlich ist, das gebe ich zu. Die muss auch widersprüchlich diskutiert werden. Und natürlich sind auch die Erfahrungen, die in der DDR damit gemacht werden und gemacht wurden, notwendig, in eine zukünftige Diskussion mit einzubinden. Aber nicht per se als negatives Element, sondern natürlich als Grundlage, was können wir aus diesen Erfahrungen und den Umgang damit auch lernen. Ein weiterer Punkt ist das Thema der Räte. Ich will nochmal darauf zurückkommen. Es ist in der BRD bisher noch nicht gelungen, und es waren auch noch gar keine Voraussetzungen dafür, als Beispiel, ich sage jetzt Beispiel BRD, Räte in Betrieben zu bilden, Räte in der Armee zu bilden. Dies war aber in der DDR der Fall. Die Voraussetzungen dafür waren da, tatsächlich. Sicherlich nicht in der gesamten Zeit, aber die Grundvoraussetzungen dafür, das Wort Räte auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass Räte sich durchgesetzt haben, übrigens auch mit einem politischen Streik angefangen haben und sicherlich auch mit verschiedenen Strömungen, das war in der DDR möglich, und zwar 1989. Es ist aber nicht gelungen, diese Form der Auseinandersetzung in der Gesellschaft zu verteidigen. Das macht einen großen Unterschied aus. Zu der Frage der Ökonomie, so denke ich, dass es uns nicht sehr viel nutzt, eine Universaltheorie, was ist Sozialismus, zu erstellen und daran die Dinge zu messen, die geschehen. Ich denke, dass in der Praxis und vor allen Dingen in einer Auseinandersetzung, die auf dieser Welt zu führen ist, ganz andere Fragen eine Rolle spielten, was ein Sozialismus ausmacht. Ich hatte das vorhin übrigens auch erwähnt. Natürlich haben wir in der DDR auch diskutiert, die Frage, ist der Sozialismus in einem Land überhaupt möglich? Natürlich haben wir das im Zusammenhang mit Nicaragua diskutiert, übrigens auch mit Genossinnen und Genossen aus Nicaragua. Ist es überhaupt möglich, einen Sozialismus in einem Land, in einer Region, auf einem kapitalistischen Weltmarkt vorwärts zu bringen? Und was heißt das? Was für Repressionen müssen sein? Was für Repressionen sind unnötig? Aber Repressionen sind erforderlich, um dieses durchzusetzen. Und da stellt sich letztendlich auch die Frage nach der Art, wie diese Repressionen behandelt werden. Wer diese Repressionen durchführt und in welcher Art? Notwendig oder nicht notwendig? Das sind alles Fragen, die gestellt werden müssen, sicherlich, und die wir uns auch damals gestellt haben. Ich komme nochmal darauf zurück. Ich gehe davon aus, die DDR war ein sozialistischer Staat. Gehe auch davon aus, dass ein Staat grundsätzlich eine ungerechte Eingerichtung ist. Sind einverstanden. Ja. Allerdings stellt sich eben auch die Frage, was für Entwicklungsmöglichkeiten, was für Entwicklungschancen hat diese Form des Sozialismus und der Rigide eines Staates. Und diese Frage haben wir uns in der DDR gestellt, diese Frage sollten wir uns auch heute stellen, für eine Perspektive, weil ich auch davon ausgehe, dass wir so schnell nicht einen Rundumschlag auf dieser Welt schaffen, sondern dass wir uns mit einzelnen Terrains zunächst begnügen müssen, die wir dann aber auch verteidigen sollten, beziehungsweise auch Formen, wie zum Beispiel im Kulturkampf, und da komme ich nochmal kurz auf den Punkt Emanzipation zu sprechen, die wir zu führen haben. Emanzipation kann nicht heißen, dass auch Frauen das Recht haben, Managerin zu werden. Emanzipation ist viel mehr. Emanzipation ist die Befreiung von der Gewalt, die vom Kapitalismus ausgeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass diese Gewalt in der DDR so nicht vorhanden war. Es war eine andere Gewalt, eine Staatsgewalt, eine Form der Repression. Und sie hat aber mehr Grundlagen gegeben und mehr Möglichkeiten gegeben, sich auch emanzipativ zu entwickeln. Das würde ich erstmal so. So, ich wurde ja direkt angesprochen, ich glaube, da wurde ich falsch verstanden, ich komme noch drauf zu. Ich möchte nochmal meinen Vorrednern zustimmen und mal Peter Hacks wieder zitieren. Das hat er 1990 geschrieben als ein Vers nur. Also viele auf einmal Widerstandskämpfer in Anführungsstrichen wurden, die schon immer dagegen waren. Ja? Oder Kritiker. Das eine hat dir gefallen. Das andere war nicht so schön. Bedenke nah, ein Staat ist ein System. Ich war 2004 das erste Mal in Venezuela. Da waren so 40 Leute. Das war die Reise, um alle sich anzugucken, was im Zusammenhang mit der Revolution dort in Venezuela passiert. Es waren größtenteils Westlinke. Irgendwann haben sie auch mitgekriegt, Mensch, der war NVA-Offizier oder so einen hohen Dienstgrad. Und da kam einer an, nicht irgendjemand, nicht irgendwie ein doofer Bildzeitungsleser, nein, der sich als Linker bezeichnet und 68 und so weiter. Ah, klopft mir auf die Schulter, Mensch Ingo, das war ja alles in Ordnung mit euren sozialen Errungenschaften da in der DDR und auch, dass eure Nazis da unter Wind gehabt habt und. Aber musste denn das mit der Stasi sein und mit der Mauer? Ja? Das eine ohne das andere nicht ging. Es ging nicht. Ich sage es nochmal, ich habe es versucht, durch diesen geschichtlichen Diskurs klarzumachen. Wir haben nicht im luftleeren Raum gelebt. Und ich sage es nochmal, ich bin Kommunist, grundklar marxistisch, leninistisch. Es gibt da keine irgendwie Dinger, Sachen, demokratischen Sozialismus, Sozialismus und menschlichen Ansicht und so weiter. Er ist so, wir müssen so kämpfen, was wir vorfinden. Ja? Und es gibt zwei Sachen. Das ist die Eigentumsfrage, die im Kommunistischen Manifest drin ist, hat was damit zu tun. Und die zweite Frage, Veränderung der Gesellschaft durch Klassenkampf. Und ich sage es nochmal, das ist kein sportlicher Wettkampf. Mhm. Es sind viele Sachen passiert, die wir in der DDR wussten, wo die Information haben, Mensch, so kann das nicht sein. Aber wir standen in vorderster Front. Fangen wir jetzt hier eine Diskussion an und machen das und die stehen bis an die Zähne bewaffnet, die bloß darauf gewartet haben und die 89 die Chance ergriffen haben. Ja, ich war auch linke Opposition in der DDR, aber erst am 18. März 1990, als noch die Nationale Volksarmee existierte, Oberstleutnant und hoher Dienstgrad. Ja, da kam ich in folgende Situation. Ich bin nach Berlin gefahren zur Kundgebung, zur Halt der DDR, stand mit Jungen, autonom, auf einmal da, Punkern und so weiter, die man in der DDR so ein bisschen so abwesend, habe die DDR verteidigt und die deutsche Volkspolizei, die hieß nicht mehr Volkspolizei, die haben das V weggenommen, ja. Die standen auf einmal mit Schildern und Dingern da. Ich habe ja auch nicht gewusst bis dahin, dass die sowas auch haben, ja, bei uns in der DDR. Das war eine ganz tolle Situation. Man muss lernen. Man muss ganz einfach lernen. Wir haben einen Gegner vor uns. Und ob die DDR sozialistisch war oder nicht, für mich ist die beantwortet durch die tägliche Hetze des kapitalistischen Systems. Warum schlagen die auf uns ein? Die haben uns besiegt. Wir sind, sagen wir mal, klanglos untergegangen. Ja, sie brauchen das als Buhmänner. Stellen sie hin, damit auch, das ist Klassenkampf auf Vorrat, dass verhindert wird, dass auch jeder, der nur den Versuch macht, diese Gesellschaft anzugreifen und zu beseitigen, dass der voll in der Ecke einer Kriminalisierung sich stellt wird. Darum geht es doch. Und nicht, ich weiß, es wurde geplant, der Berufslenkung. Aber in der 9. Klasse hat jeder Schüler gewusst, da muss er vorlegen, Arbeitsvertrag, zu Beginn der 10. Klasse, ja, die DDR-Bürger es ja können. Und da haben sich, wenn er das nicht hatte, da haben sich Leute darum gekümmert, dass er das kriegt. Das war denn nur noch abhängig von der bestehenden Prüfung der 10. Klasse. Nun frag doch mal, wer diese Chancen heute so hat, ja? Heute, klar, nicht jeder hat seinen Traumberuf gekriegt, nicht jeder ging so gut wie mir. Ich habe das, was ich wollte. Ja. Bitteschön, ich habe gesagt, ich habe die DDR als Erfolg erlebt und auch persönlich und war persönlich sehr traurig und auch wie es gelaufen ist. Und wenn jetzt die Frage kommt, kämpfst weiter für den Sozialismus, Kommunismus, willst du die Mauer wieder haben? Da antworten wir ganz einfach, nee, und Europa machen wir es diesmal gar nicht, wir brauchen gar keine Mauer. So muss man antworten. Versteht ihr? Die Probleme sind allgegenwärtig. Das kam mir irgendwie an von den Genossen, ich habe den Sozialismus nicht für reformfähig gehalten. Ich habe am 9. November mehr oder weniger geahnt, dass die Frage Erneuerung des Sozialismus, Weiterentwicklung, erstmal erledigt war, weil die Frage der Macht geklärt war, ja, klar, am 9. November. So habe ich das. Der Sozialismus ist eine Wissenschaft. Ja? Und 1 plus 1 ist 2. Man kann nicht Mathematik verurteilen, wenn eine Brücke kaputt geht. Da wurde irgendwas falsch berechnet. Ja? Und der Sozialismus ist nicht die Scheiterung der Kommunismus. Ganz im Gegenteil, der hat noch eine Zukunft für sich. Aber das hängt von jedem von uns hier ab. Und ich appelliere eigentlich an jeden. In der deutschen Linken, was ich so mitkriege seit 1990, da herrscht eine theoretische Verluderung, was da alles als Sozialismus, Kommunismus ausgegeben wird. Da werden Kampfbegriffe geprägt aus dem bürgerlichen Lager, hier dieses berühmte Stalinismus, diese bürokratischen, entarteten Arbeiterstaat und noch. Mensch, wo kommt denn das alles her? Genau. Wen dient denn das? Wir haben im Moment einen Kampf. Wir haben im Moment einen Kampf zu führen, dass wir Fehler gemacht haben, wissen wir. Und wir haben dafür zu sorgen, dass Fehler, die schon mal gewesen sind, die werden in dem Moment ein Fehler, wenn wir sie wiederholen. Ja. Dann wird es ein Verbrechen. Aber das muss sich jeder erstmal sagen. Mensch, lest Marx, Engels, lest die wieder. Beherrscht eure Geschichte, die lachen sich doch kaputt über manche Sachen. Oh Gott, und das durfte ich nicht wehren. Und da durfte ich um meinen Ausreiseantrag stellen. Da wurde sie behandelt und im Westen durfte ich nicht fahren. Meine Großmutter besucht. Das ist alles wahr, das war gewesen. Aber das ist nicht das Wesentliche. Die DDR ist vom Wesen her zu verteidigen. Bei allen für und wieder. Danke, Ingo. Jetzt wieder die Hände heben. Der zweite Teil der Diskussionsrunde wird aufgemacht. Und zuerst ist der Genosse mit dem langen Fidel Castro-Bart dran. Der hält sich nämlich, hat sich am längsten gemeldet. Hast du mich registriert? Ich habe den Eindruck, wir haben hier unter diesen Leuten, die wir hier sitzen, sehr reichlich, auch reichliche Leute, denen es nicht darum geht, dass die DDR, sondern es sind echte Gegner. Konterrevolutionäre, jetzt habe ich es richtig gefragt. So, das möchte ich ganz kurz anschließen an Peter Haag. Peter Haag hat gesagt, wenn die DDR ein saurer Apfel war, ist die BRD ein faulender Apfel. Das. Um deutsche Geschichte aufzuarbeiten, muss man wenigstens 1945 anfangen. Wie sah es 1945 aus? Die Anti-Hitler-Koalition. Es ging darum, den Hitler-Faschismus zu besiegen. Die Sowjetunion hat dabei die größten Kräfte, Verluste, Einsatz gezeigt. Die USA haben die zweite Front 1944 eröffnet, wo Stalin schon gebeten hat, es angeblich ging es nicht alle. Da haben die Westmächte nämlich, lass die erst zerfleischen, wir kommen als... wir holen uns unser Teil. Und so ist es gewesen. Also fangen wir mal an. In Torino haben sie sich getroffen. Bis dahin war eine Einigkeit. Was passierte danach? Es fiel der eiserne Vorhang. Die Sowjetunion hatte bis Moskau verbrannte Erde. Das sollte man sich jeder mal vor Augen halten. Auf dem Rückmarsch wurde gesprengt noch, was noch fest war. Unter anderem auch das Schienennetz. Die DDR, die sowjetische Besatzungszone, hat damals im Ostteil von Deutschland das zweite Gleis abbauen müssen, was in Westdeutschland nicht passiert ist. Wir wollen mal richtig der Sache auf den Kern kommen. Wie schwer die DDR einen Aufbau hatte gegenüber der drei Westzonen. Da kam der Marshallplan. Man hat noch 1945 nachweisbar während des Krieges in den USA Kaffee verbrannt, um die Preise zu halten. Es sind Tatsachen, die das belegen. Nun konnte man mit dem Marshallplan in die Westzone und nach West-Berlin kein Punkt unter dem Motto, altes bekanntes Sprichwort, mit Speck fängt man Mäuse. Und das haben sie erreicht. Sie konnten ihre Überprodukte jetzt in die westdeutschen Zonen schicken. Im Ost gab es keine Apfelsinen. Die wuchsen nur der Sowjetunion auf der Krim. Man muss sehen, und dann, wie es war, was hier auch schon oft gesagt wurde, ja, was schon oft hier gesagt wurde, wie schwierig, also wie diese Adenauer zum Beispiel, wie man also hat die DDR gar nicht anerkannt. Die Grenzen, die wurden noch bis in die 60er Jahre, war noch das Großdeutsche Reich mit Ostpreußen, Schlesien, Pommern. Ich bin Schlesier. Ich habe meine Heimat verloren. Aber warum haben wir sie verloren? Weil wir den Krieg, weil Deutschland den Krieg angefangen hat. Das wird hier immer wieder vergessen. Das ist die Wahrheit. Dankeschön. Und die DDR war ist nicht wirtschaftlich zugrunde gegangen. Die DDR ist und das sozialistische Lager am Verrat von Gorbatschow und der Krieg kaputt gegangen. Das war meine Sache. Dankeschön. Jetzt zuerst der Genosse dort, dann da, dann da, dann hier vorne. Also, ja, zuerst die vorne, Sie, genau. Ja, ich wollte mal eins dazu sagen. Frau Mittelser, wir hätten gleich zu Anfang der Begrüßung auch, man muss davon ausgehen, dass hier natürlich auch Leute drunter sitzen, die Systemstützen des jetzigen Regimes sind. Denn sowas kann ja nicht anders sein. Man könnte sie vielleicht mal bitten, sich zu erheben, dann würde man sie vielleicht auch sehen, erkennen, dann wären sie wenigstens ehrlich. Das war das eine, dass man mal anfangen, das solche zu begrüßen. Woanders macht man schon mal nicht mal gesagt. Lauter bitte. So, das zweite. Ich habe hier vom Bundespresseamt eine Überschrift, die Chronologie des langen Weges im 9. November 1989. Hier gibt es gar keine gegründete Bundesrepublik. Ist nie irgendeiner bürgerrechtlich objektiv Form gegründet worden. Gibt es nicht. Es gibt hier 49 ein Grundsatz von 50 Leuten. Es gibt dann am 7. Oktober die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Man muss wissen, mit Volksrat und all den 3.500 Menschen befragt, Volksabstimmung, also alles, was dazugehörte, hat die Bundesrepublik nicht. Diesem Konstrukt ist die DDR beigetreten worden, das muss man mal so sagen. Und ein weiteres Ding noch, dann geht es mit 53 weiter, 17. Juni. Ich habe den Info ja gehört. Als Fachmann muss ich mal dazu noch sagen, es ging um Normen. Um Normen, die versucht wurden im Sinne, ich sag's mal, der hemmende Aktivistenkonzeption. Komm, wir müssen moralisch Vorbilder schaffen. Es ging darum, der Staat ist ja für den Wohnungsbau verantwortlich gewesen. Die Westzone ist nie für Wohnungsbau verantwortlich gewesen, finanziell und ausführungsseitig. So, also dort ging es darum, möglichst schnell Wohnungen, die ja doch auch in der Stadt erlebt, zu 70% den Bürgern und zu 30% etwa verlost und auch der Verwaltung natürlich, hier für die Partie, wenn man mal den Begriff so nennen will, zur Verfügung stellen wollte. Aber es ging um die möglichst schnelle, trotz aller Schwierigkeiten, schnelle Fertigstellung. Es ging also nicht darum, wenn heute sowas ist, da gibt es ein Instrument, der Rauswurf, wenn einer aufmutzt. Ja. Wer kam da, sind sie bis auf den Hof marschiert, ins Haus der Ministerien, was früher ein Ministerium beherbergt hatte, die Göring. Dann war es das Haus mit der Ministerien mit 5 und jetzt ist ja wieder nur ein Ministerium drinnen, nämlich das Finanzministerium, der Landerplatz war nicht. Dort sind sie bis auf den Hof marschiert. Kann sich jemand hier im Raum vorstellen, dass jemand ins BKA marschiert, egal welches jetzt, ins Bundeskriminalamt oder ins Bundeskanzleramt, und erscheint da vor der Merkel. Undenkbar. Und mit der Spitzelei macht vieles, manches, wie auch immer, ich kann es nicht vorladen, ich war damit nicht verbunden, aber es ist Tatsache, dass heute die Schüler bespitzelt werden. Jeder Betrieb bespitzelt seine Arbeiter selber und der Staat umdreht. Also schlimmer als heute kann es gar nichts gewesen sein. Das ist vorne. Es wurde wiederholt das Thema erneuert wir wollen darüber reden, was an der DDR sozialistisch war. Und ein Wort ist noch nicht gefallen, die Solidarität. Ich meine die internationale Solidarität. Wir hatten ein, nicht Staatssekretariat, fällt mir der Begriff, wir hatten eine Organisation, die dafür zuständig war. Und der Genosse Reichert hat darüber ein Buch geschrieben. Ich möchte nur eine Zahl sagen. Bis 1989 wurden aus Spendenmitteln 2,7 Milliarden Mark der DDR aufgebracht. Alleine die Gewerkschaftsmitglieder haben im Jahr etwa 100 Millionen gespendet. Was wurde davon gekauft? Natürlich materielle Güter und die Ausbildung bezahlt. Und für wen? Korea, Vietnam, Kuba, die vom Kolonialismus befreiten Staaten Afrikas bekamen unsere Unterstützung. Die für den Befreiungskampf wurden selbstverständlich auch Waffen geliefert. Das war die DDR. Hier vorne rechts, hat sich jemand zu Wort gemeldet? Ja. Zunächst würde ich sagen, gerne sagen wollen, dass ich beeindruckt bin, dass dieses Thema so viele Linke zusammenruft. Finde ich einfach toll und ich denke, dass das nicht zufällig ist. Es ist einmal sicher die Reaktion auf die offiziellen Propaganda und offiziellen Einheitsfeiern. Denn ihr seid nicht, oder wir sind nicht die Einzigen, die uns in diesem letzten, halben Jahr zu dem Thema treffen. Aber es ist, glaube ich, zweitens auch so ein Bedarf, endlich mal wieder über Zukunft nachzudenken. Ich gehöre allerdings zu denen, die hier vorhin gesessen haben und von Ingrid Zieb gerügt, weil sie immer gelacht haben. Ich muss euch auch ehrlich sagen, mir war mehr nach Heulen als nach Lachen und ich will das kurz begründen. Meines Erachtens oder aus meinem politischen Verständnis heraus, ich bin eine Linke aus der DDR-Opposition, ich habe zusammen mit Herbert auch in der Opposition gearbeitet. Aus meinem Verständnis heraus sitzt hier mit dem Kollegen Ingo Höhmann jemand, den wir als Linke damals bekämpft hätten oder haben. Wir haben uns immer gegen die stalinistische Variante gewandt. Das war unser Gegner. Das war der, den wir sozusagen weghaben wollten. Das war der diese Strukturen personifizierte. Und ich möchte es darum so mit Nachdruck auch nochmal sagen, ja, jetzt lachen die anderen. Ingrid, müsstest du mal sagen, ja, die sollen nicht lachen. Ich habe nur eine Bemerkung gemacht. Nee, ich meine, die müssen jetzt hier wegen der Lache. Aber sei gestattet. Ich würde sogar noch mehr zuspitzen und würde sagen, es ist wirklich, ich schäme mich als Linke, dass so ein Mensch hier vorne sitzen kann, das habt ihr vielleicht gehört vorhin, der die Verbrechen Stalins rechtfertigen kann, der sagen kann, das war richtig. Unglaublich. Der den Einmarsch in die GSSR als gerechtfertigt hat. Und die GSSR. Damit der sowas. Der Verschlagung der Solidarność gerechtfertigt hat. Genau, ja, das war eine reaktionäre katholische Gruppe. Ich möchte aber vielleicht sogar noch ein wichtigeres Argument sagen, warum wir zum Heulen waren. Die ganze Veranstaltung ist ja, ich denke, da sind wir uns einig, in erster Linie dazu da, über Perspektiven nachzudenken. Jetzt wird hier, indem sozusagen die DDR nochmal beschrieben wird, was so gut an ihr war, jetzt wird hier eine Zukunft entworfen. Und da wird es mir kalt, ne? Wo die Gewalt gegenüber der Bevölkerung gerechtfertigt wird, die sei notwendig. Unglaublich, es ist, glaube ich, kein Wunder. Die Bundespolizei ist unmöglich. Es ist Ausreißeverbot, aber das ist ja erst bekommen. Es spricht erstmal nur einer, auch wenn es kontrovers ist. Du sprichst doch und bitte nicht mal ins Plenum zu kommen. Nochmal sehen, also ein kleines bisschen habe ich noch. Nee. Also, mein Vorwurf ist der, dass hier ein Modell entworfen wird, in dem bestimmte Dinge aus der DDR gerechtfertigt werden, dass ich auf gar keinen Fall für ein sozialistisches Modell halte. Und ich hätte Angst, wenn die Kollegen davor ihren Kommunismus aufbauen wollen und würden, ich würde da keinen Platz drin haben, das ist klar. Ich würde sozusagen da zu denen gehören, die so wahrscheinlich mit Gewalt wieder unterdrücken. Zweite und letzte Bemerkung. Es ist auch darum zum Heulen, weil ich finde, dass wenn wir über sowas schon reden, was war die DDR, was war sozialistisch, wie kann man dann nicht wenigstens das, was man seit 40 Jahren denkt, nämlich dass Verstaatlichung ein Fortschritt sei, eine Vergesellschaftungsform sei, die also sozialistisch sei, wie kann man das heute noch ungeprüft weiter kolportieren und ungestraft? Weil wir denken im Augenblick nach über Verstaatlichung und wir müssen uns davor hüten, dass nicht solche Modelle, wie sie in der DDR waren, wieder empfohlen werden. Und darum müssen wir uns endlich einen Kopf machen, was diese DDR wirklich war. Sonst machen wir nicht dieselbe Scheiße nochmal. Kommt die stalinistischen Schlägertruppe zum neuen Kursprozess. Okay, dann der junge Herr in dem weißen Pullover da hinten und dann dorthin. Ah, okay. Ja, erstmal den weißen, dann und dann da, ja? Irgendwann so, jetzt mit dem Blende. Ja, ich würde noch mal ein bisschen was über den Begriff Sozialismus sagen wollen und das, was die DDR nun war. Also, ich habe auch sehr, sehr große Bauchschmerzen, wenn hier die DDR sozialistisch bezeichnet wird, aber ich möchte das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Also, was war die DDR und was gab es da? Da gab es zum Beispiel eine Planwirtschaft und da gab es kein Privateigentum an Produktion. Soweit so gut. Aber was es definitiv nicht gab und was eine sozialistische Gesellschaft auf jeden Fall auszeichnen müsste, das ist so, was man auch die Diktatur des Proletariats nennt im Sprech, der euch jetzt sicherlich auch sehr geläufig ist. Und die hat es definitiv nicht gegeben, denn es hat nur eine Diktatur einer kleinen Parteibürokratie gegeben, über zig Millionen Menschen, die keinerlei Möglichkeit hatten, irgendwie ihren Kombinatschef zu wählen oder den Berufsoffizier, der in der Kaserne trieb, oder den Stasi-Offizier, der hier nebengespielt hat. Das hat alles nicht gegeben in der DDR. Und sie hier als sozialistisch zu bezeichnen, finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Und wenn man sich mal anguckt, was, ich würde den Begriff Stalinismus auch am liebsten verwenden, was halt dieses stalinistische System ausgezeichnet hat und wie es sich selber hingerichtet hat, dann sollte man auch erst recht vorsichtig sein, damit irgendwelche Lobhudeleien hier loszulassen. Denn was hat der Stalinismus gemacht? Er hat zum Beispiel auf die Ineffizienz in seinem Produktionssystem im Vergleich zum Kapitalismus darauf geantwortet, dass immer mehr Marktwirtschaft zugelassen wurde. Denn was hat die DDR gemacht, als sie auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrieren konnte? Ja, sie hat mehr in den Westen exportiert, sie hat sich Kredite aus dem Westen geholt. Sie hat sich zunehmend in die westliche Gesellschaft hineingewachsen. Und das hat nicht nur die DDR gemacht, das haben alle stalinistischen Gesellschaften gemacht. Das hat China von Mao gemacht, das hat Vietnam von Ho Chi Minh gemacht und da ist Kuba von Fidel Castro und Che Guevara auch gerade dabei, massiv Stück für Stück, Marktreform für Marktreform, ein ganz normales kapitalistisches Land mit einer parasitären Diktatur an der Spitze zu werden. Und ich glaube, wenn wir als radikale Linke und als Sozialisten und als Revolutionäre, die für eine befreite, für eine klassengelose Gesellschaft kämpfen, wenn wir halt dieses Ziel nicht aufgeben wollen, dann müssen wir auf jeden Fall auch für den Sturz der stalinistischen Regime sein. Und da besteht auch gar keine Alternative zu. Und ja, also. Haben wir ja erfolgreich 89 gemacht, oder? Ja, Stalinismus ist auch von dem Kapitalismus einfach auf die Knie gefallen. Und da können, auch wenn hier noch ein unverbesserlicher Alters-IDler auf der Bühne sitzt, der kann es doch auch nicht leugnen, dass Leute wie Hans Modrow die Treuhand gegründet haben. Der kann doch nicht leugnen, dass Gorbatschow... Das ist nur wirklich Blödsinn, historischer Quatsch. Also tut mir leid. Okay, der Genosse da hinten muss sehr laut sprechen, sonst kommt bei mir nichts mehr an. Ja, also die klassenlose Gesellschaft oder die Freie Assoziation der Freien, wie Ihnen das gesagt hat, ist keine Utopie. Das ist die einzige reale, fortschrittliche Alternative zum Kapitalismus. Nicht der Sozialismus, sondern der Kapitalismus. Der Sozialismus ist nur die einzige gangbare Übergangsgesellschaft zum Kommunismus hin. Und der wird nicht gekennzeichnet durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel, sondern dadurch, wem dient diese Verstaatlichung der Produktionsmittel. dienen sie dazu, einer neuen herrschenden Klasse sich zu bereichern und im Sinne vom Profit zu produzieren, oder dienen sie dazu, die Revolution voranzutreiben und nicht nur in dem einen Land, sondern dienen sie als revolutionäres Stützpunktgebiet für die Revolution weltweit, weil zum Kommunismus können wir nur alle gehen oder keiner geht hin. Und also Marx hat das mal gesagt, in den vier Sämtlichen zusammengefasst, der Sozialismus, also die ist die Permanenzerklärung der Revolution, und es dient dazu, der Abschaffung, soweit es geht, der Klassen, der Klassenunterschiede, der Produktionsverhältnisse, der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, den gesellschaftlichen Verhältnissen, die aus diesen Produktionsverhältnissen herrühren, und der gesellschaftlichen Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Verhältnissen stammen. Okay, und das war in der DDR ja wohl nicht der Fall. In der Gründungsdokument der SED taucht das Wort Kommunismus gar nicht auf. Die hat die kommunistische Partei aufgelöst und eine sozialistische Einheitspartei Deutschlands gemacht. Und da kommt die zweite Frage, das Verhältnis der Kommunisten zur Nation. Also die ganze Komitee, einschließlich der Leute in der DDR, meinten, die Kommunisten sind die wahren Vertreter der nationalen Interessen. Nicht wie Marx, der meinte, die Kommunisten sind die bewussten politischen Vertreter der Arbeiterklasse als eine internationale Klasse. Und das führt dazu, dass wir eine Deutschlandfahne an dieser Wand hängen haben. Und wir können nicht den Feind besiegen, indem wir seine Fahne tragen. Unsere Fahne, die muss rot sein. Wir müssen, also wir können doch nicht irgendwie Deutschlandfahne anhängen und in einer antifaschistischen Veranstaltung, meine ich, wo kommt das hin? Und die DDR meinte, sie ist einfach das bessere Deutschland. Und die DDR-Bürger meinen, wir sind die besseren Deutschen. So, es gab nicht die Idee, wie kommen wir zum Kommunismus weltweit, sondern wie machen wir ein besseres sozialdemokratisches Modell sozusagen. Und deshalb argumentiert ihr auch dauernd, ja, es gab Krippenplätze, es gab Schule umsonst und so weiter. Das gibt es in Schweden auch. Die Deutsche Bahn ist auch verstaatlicht gewesen und die Deutsche Post, das macht sie nicht sozialistisch. Der Genosse an der Bar, der neben derjenigen ist, der jetzt gerade meldet. Hast du dich vorhin gemeldet? Würde sie vorlassen, weil sie schon viel länger meldet. Ah, okay, sorry. Ja, ich meine, es muss mal hier gesagt werden, dass es, solange es die DDR gab, keinen Überfall der Bundesrepublik Jugoslawien gab, keine Besetzung durch die Bundesrepublik Kosovo. Es gab keinen Krieg gegen Afghanistan durch die Bundeswehr. Es gab keine Bundeswehr auf der ganzen Welt, die da überall rumfuhrt gerade. Und es, ich meine, dass damit eine Konsequenz aus und eine Lehre aus der DDR ist, dass wir gegen den deutschen Imperialismus kämpfen müssen und gegen diese deutschen Zustände. Ich mache hier vorne weiter, dann dauert es weiter, wie ich wieder bei dir bin. Ich sage es gleich was. Ja, ja, ich habe mich sehr beschäftigt mit der Zeit, mit dieser Zeit, die immer viele sagen, als die Zeit der großen Möglichkeiten, dass im Herbst 89 viele Freiheiten waren da, so ein bisschen Machtvakuum, ja, wo so einiges möglich gewesen wäre. Vielleicht viel von gelesen, so kann man sich mal schwer vorstellen. Aber gerade habe ich jetzt mal gesehen, wie das so damals abgelaufen ist. Ja? Dass ein Andersdenkender was sagt und dann kommt Stalinismus-Keule. Interessant, sehr interessant. Sehr freiheitliche Stimmung, muss ich sagen. Dankeschön. Gut, jetzt noch der Herr und der Herr und dann kommen wir und Sie und dann kommen wir noch zum Podium. Also, leg los. So, ganze Zeit habe ich über Deutschland gesprochen oder gehört. Ich bin seit über 45 Jahren Deutschländer, 13, 14 Jahre in Titos Jugoslawien. Bitte lauter. Bisschen lauter, ja. Ich bin seit über 45 Jahren Deutschländer und seit 18. Januar 1966 in Berlin, also damalige West-Berlin gewesen. Mauer war erst vor einigen Jahren also gebaut. Geboren bin ich in Balkan, Jugoslawien, Makedonien. Eine Kindheit verbracht. Was war sozialistisch? Ich habe als von meinen Eltern, türkische Stammung her, von Tito Jugoslawien, mit meiner eigenen Sprache, Minderheit türkische Schule besucht, 8 Jahre. Und dann waren wir ausgewandert nach Istanbul, habe ich 10 Jahre gelebt und konnte ich nicht aushalten. Ich habe mit 14 Jahren 16 Stunden gearbeitet. Mit 14 Jahren. So. Und was erleben wir heute? Ich bin keine Kurde. Weil die Kurden eigene Schule und Sprache wollen, werden seit 90 Jahren, seit diese Republik existiert, umgebracht. Zehntausende. Das war Sozialismus. Und ich konnte nicht widersprüchlich sein. Ich habe woanders meine Sprache bekommen, meine Freiheit, meine Gleichheit bekommen und woanders nicht. Und hier in Deutschland, was ich erlebt habe, als ich nach Berlin kam, in der DDR war U-Bahn und Straßenbahn alles 20 Pfennig, was heute 5 Cent sein könnte. Und im Westen 30 Pfennige. Warum wo? Weil drüben 20 war. Und bis zu Ende, glaube ich, ist aus 20 geblieben. Ja. Aber was kostet denn heute ein U-Bahn? 2 Mark. Mit Mark kostet schon fast 5 oder 6 oder weiß nicht. Und bis dem Mauerfall habe ich die Wohnung, das sozusagen mit Euro 250 bezahlt. Habe ich verlassen, habe 750 Euro derselbe Wohnung. Das war DDR zu Westen. Und unsere Kinder heutzutage, alle sind Arzt IV. Warum wohl? Man, DDR hat, okay, ich habe es gehört, gut und schlecht und so weiter. DDR hat nicht gegen Kapitalismus verloren. DDR hat gegen Imperialismus verloren, nicht gegen Afrika, gegen Asien oder Lateinamerika. Es wären so viele Länder glücklich wie eine DDR-Gesellschaft, wenn sie gehabt hätten. Das muss man auch sehen. Ich war als Nicht-Deutsche immer gegen Ostdeutschland und Westdeutschland diesen Vergleich. Westdeutschland hat alles von Amerikanern bekommen. Aber Westdeutschland wird nicht mehr los von Amerikanern. Ne? Osten ist schon los, von Russen existieren nicht mehr. Das ist ja auch die Tatsache. Und was ist mit Opel und wie die alle heißen? Ne? Kapital läuft schon überall. Also, sollte man nicht vergleichen. DDR hat mit eigener Saft geschmort und Westen hat schon alles von außen bekommen. Aber was heutzutage ist, jemand hat gesagt, jetzt gehen die DDR-Kinder auf zur NATO und kämpfen in Afghanistan. Armes Deutschland. Gut, will ich nicht mehr sagen, es gibt viel zu sagen. Dankeschön. So, wir machen jetzt noch 3 Wortmeldungen und dann wird das Podium nochmal sprechen. Da war jemand, der schon die ganze Zeit rankommen wollte. Steh bitte auf und speak up. Vielleicht zum Start, ich bin schwer beeindruckt von dem entschlossenen Pathos von Ingo. Ich bin da schon gar nicht mehr gewöhnt. Ich muss jetzt, nachdem ich ihn gehört habe, im Nachhinein mich fragen, ob meine 3 Jahre bei der Vereinigten Linken oder meine 3 Jahre bei den Grenztruppen der DDR von höherem revolutionären Gehalt geprägt waren. Im Übrigen meine ich, dass der theoretische Ansatz von Inge Pien absolut fundamental ist, um sich gedanklich solchen Dingen zu nähern. Ich würde es vielleicht sogar noch klarer formulieren. Man muss den analytischen Schritt allen Gedanken voraussetzen, das, was die politische Form hervorbringt, gedanklich zu trennen von dem, was ein blinder ökonomischer Mechanismus hervorbringt, der menschliche Arbeit einem völlig irren Zweck unterwirft und einem völlig zerstörerischen Zweck. Und wenn man das kapiert hat, meine ich, ist man auch gegen verschiedene Phänomene des linken Antikommunismus ein bisschen besser geschützt. Und im Übrigen würde ich meinen, dass die Bedingungen, Kommunismus zu machen, heute wesentlich besser sind, vor allem ökonomisch, als 1917 in Russland und auch als 1949 in der DDR. Also, als gelernter DDR-Bürger, da bin ich sicher nicht der Einzige hier, dass er der Meinung ist, dass zum Teil für eine andere DDR geredet wird, als er die erlebt hat. Also, ob das nun die Absage an den Kommunismus angeht, wo doch unser Generalsekretär und Vorsitzender des Staatsrates immer wieder den Kommunismus beschworen hat, Oder auch diese Tendenz, je länger die DDR her ist, desto schlimmer wird sie, wie hier vorne mehrfach. Das ist also etwas, was, mit dem wir leben müssen. Und ich hatte eher den Eindruck, dass also einige doch hier von woanders hergeschickt worden sind. Da vorne wurde das ja schon mal erwähnt. Das ist aber völlig normal, das muss ja auch so sein. Also das war übrigens zu DDR-Zeiten auch, dass die FDJler manchmal auch wohin mussten, wo sie ja, da hin wollten. Gut, okay. Zwei oder drei faktische Bemerkungen zu dem Redner von mir aus rechts. Also meines Wissens war der Herr Mittag nie Minister. Also und schon gar nicht Wirtschaftsminister. Und ich denke, es hat auch gar keinen Wirtschaftsminister gegeben zu der Zeit. Vielleicht irgendwann in 15 Jahren mal. Und die Plankommission ist nicht Planungskommission. Das ist aber vergleichsweise harmlos. Ich denke, dass das eine der Widersprüchlichkeiten deines Vortrags darin besteht, in etwas, was auch heute wichtig ist, meiner Meinung nach. Man kann nicht den konsumistischen Göttern hinterherlaufen, ohne von ihnen beeinflusst zu sein. Als du bist also, weiß ich mal, 6 Jahre jünger als ich, als du also den Bluesbaden hinterhergereist bist, war ich Bluesbade und in der DDR. Und ich habe also die meisten von denen damals gekannt. Und ich weiß, dass der oberste Bluesorganisator, ein gewisser Eppelmann, ein Agent der CIA war. Und du erzählst hier, dass das alles nicht gesteuert gewesen sei. Also das ist spätestens nach, da gab es mal so ein kleines Skandelchen 1994, als der Eppelmann wiedergewählt werden wollte im Bundestag und gesagt hat, ja, seine Wohnung ist verwanzt worden und böse Stasi. 3 Wochen später gab es dann eine Veröffentlichung, dass der Typ jeden Sonntag 2 Residenten der CIA-Botschaft bei sich zu Hause hatte. Ja, was haben die da gemacht? Über das Wetter geredet oder so? Also, das ist also eine Behauptung, die meiner Meinung nach nicht haltbar ist. Ansonsten wollte ich vielleicht noch sagen, dass man eben prinzipiell in der Sprache der Herrschaft schlecht die Herrschaft bekämpfen kann. Also zum Beispiel, es gab in der DDR nie eine Stasi. Es gab das Ministerium für Staatssicherheit. Und das Ministerium für Staatssicherheit hat mit der Stasi genauso viel zu tun wie der deutsche Romanist und Philologe Professor Dr. Viktor Klemperer mit dem Saujuden Viktor Israel Klemperer. Das eine ist die Realität, das andere ist das Feindbild. Und wer das Feindbild benutzt, der denkt auch das Feindbild. Ja. Wer Nationalsozialismus sagt, denkt auch Nationalsozialismus. Das ist der Sinn der Sache. Die Nazis haben sich so genannt, damit Kommunisten und Sozialdemokraten sie wählen. Und heute sagen sie das, damit eben genau dieselbe Verwechslung wieder passiert. Damit man denkt, das habe irgendetwas mit einem nationalen Sozialismus zu tun. Ganz kurz noch zur Bürokratie. Ich empfehle ein Buch aus der DDR selbstverständlich. Was könnte man sonst empfehlen? Das Ding heißt Philosophisches Wörterbuch. Da gibt es den Terminus, das Lemma Bürokratismus. Also nicht Bürokratie, sondern Bürokratismus. Und zwar, tatsächlich war es so, und ich habe das auch so empfunden, dass in der DDR Bürokratie herrschte, aber das, was ich gelernt habe ab 90, war, das war ja nichts. Und wenn man von Spitzeln redet, dann sollte man vom Finanzamt reden. Dann sollte man von den Hartz-IV-Spitzeln reden, die in die Wohnung kommen, Zahnbürsten zählen. Das ist in der DDR. Wenn die böse SED das versucht hätte, da wäre selbst bei den geduldigsten DDR-Arbeiterklassenmitgliedern was passiert. Ja? Also das Problem besteht unter anderem, dass die Gehirne mittlerweile so gleichgeschaltet sind, selbst bis tief in die Linke hinein, dass man also das Naheliegendste nicht mehr denken kann. Insbesondere beim verordneten Diktaturenvergleich, der ja kein Vergleich ist, sondern eine Gleichsetzung und so weiter und so fort. Damit schließe ich. Danke. Danke schön. Bravo. So, als letztes der Herr am Eingang. Ja, mein Name ist Peter. Ich bin eigentlich aus den USA, bin seit 40 Jahren hier in Deutschland und habe praktisch für alle Bewegungen mitgemacht von SGS damals in der Universität, rüber zu der Maoistischen Bewegung, die Anti-AKP, die Anti-Pershing. Und ich finde, das, was Inge gesagt hat am Ende ihrer Rede, dass ein wissenschaftlicher Sozialismus bzw. wissenschaftlicher Marxismus ist das, was wir brauchen. Und das hat mich immer weltweit zu gucken, und ich denke, einige Genossinnen und Genossen haben davon geredet, wie wichtig es ist, also Kommunismus als eine weltweite Bewegung, also auch ein weltweites Streben. Und Kommunisten mussten Befreier der Menschheit sein, und das mussten wir auf uns, diese Aufgabe auf uns nehmen. Und von daher, jedes Mal, was irgendeine Krise gab in die deutsche, sagen wir, Entwicklung des Kommunismus, habe ich immer weltweit geguckt nach Indien, nach Südamerika und die USA. In den USA gibt es eine Partei seit den 70er Jahren, das heißt die Revolutionary Communist Party USA, und die streben immer noch, die sind im Bauch des Biestes, und wirklich, US-Imperialismus ist der größte Verbrecher der Menschheit in der Geschichte der Menschheit, und das dürfen wir nicht vergessen. Und von diesem Hass, was ich während der Vietnamzeit entwickelt habe, für dieses System, das hat mich immer revolutionär gehalten. Obwohl 95% meiner Generation haben die Revolution verraten. Ja, die sind heute in die Grünen, in die Linken und so weiter. Die unterstützen heute dieses System, wo sie früher dagegen gekämpft haben. Und auf Inge, wir könnten lang diskutieren. Ich finde Ihre These heute aus der DDR aus einem Hybrid-System zwischen Kapitalismus und Sozialismus, erstes Mal, dass ich davon gehört habe. Ich bin bereit, auch darum zu reden, was ist eigentlich Sozialismus? Und ich finde, wir können sehr viel, nicht nur aus der DDR, sondern die weite Entwicklung, was in China unter Mao passiert ist, und eine neue Synthese, die aus den USA kommt, von dem Vorsitzenden der Revolutionary Communist Party, Babakian, der heute meint, wir haben eine Epoche hinter uns, eine Welle, die erste Welle von proletarischer Revolution. Wir müssen uns darauf vorbereiten, auf die nächste Welle. Und das beinhaltet auch, wie stellen wir uns vor, wie das nächste sozialistische Gesellschaft aussehen soll. Und er macht sehr viel Gedanken und neue Sachen, gerade in die Frage zum Beispiel Protest. Man braucht im Sozialismus einen harten Kern, einen festen Kern von Kommunisten, die den Staat führt, und gleichzeitig viele Kommunisten und revolutionär bewusste Leute, die um diesen harten Kern ist. Gleichzeitig aber, wir brauchen viel Elastizität, zu erlauben, dass jeder auch seine Stimme oder seinen Protest ausdrücken kann. Zum Beispiel, es wird öfters berichtet, wie die Stasi alle Proteste oder alle Bewegungen abgehört haben. In ein neues sozialistisches Staat von heute müssen wir die Protestbewegung Räume zur Verfügung geben, ohne abgehört zu werden, damit die ihre Protest ausdrücken kann. Weil ohne ständige Protest in einer Gesellschaft, dann stirbt diese Gesellschaft. Dann kann nicht mehr davon reden, dass es sozialistisch ist. Von daher, danke. Dankeschön. Jetzt, bevor wir die Veranstaltung beenden, die sehr, sehr kontrovers und sehr, sehr spannend war, wie ich finde, hat das Podium nochmal die Möglichkeit, zu den Fragen, zu den Thesen, die hier geäußert werden, was zu sagen und allgemein versuchen, einen Schluss für Sie erstmal persönliches Fazit unter die Diskussion heute zu setzen. Was war die DDR und wie gucken wir in die Zukunft? Ich weiß nicht, Herbert, fängst du vielleicht an? Ja, bei mir geht's schnell. Bei mir auch. Ich möchte erstmal noch mal in Schien zurückweisen, die Geschichte mit Eppelmann. Der war nicht der oberste Bluesbade, sondern er war ein sogenannter Friedenspfarrer, der dann später zum Kriegsminister konvertierte. Und das, was er alleine mit dem Blues zu tun hatte, war, dass er das Instrument der Bluesmessen durchaus verwendet hatte, wo ich damals übrigens auch dann hingegangen bin. Das gebe ich auch gerne zu. Aber das, was ich anfänglich mit Blues gemeint habe, das waren tatsächlich andere Sachen aus den 70er Jahren, vor allen Dingen Gruppe Renft, das Verbot, was immer noch nicht erklärlich ist im Nachhinein, und auch noch andere Bluesbands, die ich jetzt ja nicht alle im Einzelnen erwähnen wollte. Ne? Ja, können wir gerne machen. Und ich wollte nur noch mal sagen, dass das mit der CIA und Apelmann durchaus bekannt ist, dass auch schon zu DDR-Zeiten, als Apelmann eine Westreise bekommen hatte, dass er sich dort mit der Stalin-Fraktion der CSU getroffen hat, vor allem mit den Abgeordneten Lindner. Das ist bei uns ziemlich auf Widerstand gestoßen und er ist da auch ziemlich für nicht nur gerügt worden, sondern auch von vielen von uns gemieden. Zu Renate wollte ich auch noch mal nur kurz erwähnen, um das auch noch mal deutlich zu machen. Diese Feindschaft, die du hier sagst, dass das unsere Gegner waren, es waren vielleicht deine, vielleicht auch welche von anderen, aber es waren nicht meine Gegner, das waren sie nie gewesen, das weißt du und das hatte ich auch schon mal an anderer Stelle veröffentlicht, sondern dass es eher darum ging, tatsächlich also auch andere linke Positionen in der DDR in die Diskussion mit aufzunehmen. Das war das, was ich zumindest im Zusammenhang auch mit der SED damals bringen wollte. Vielleicht auch noch einen kurzen Punkt zum Thema Solidarność bzw. Solidarität, weil ich hatte das erwähnt und weil es mir auch sehr wichtig gewesen ist, weil es uns auch in der DDR sehr wichtig gewesen ist, die Solidarität mit den Befreiungsbewegungen. Das hatte ich durchaus erwähnt. Ich bin jetzt nicht nur im Einzelnen darauf eingegangen, auch nicht über unsere Kontakte zur Befreiungsbewegung, weil sie aktuell auch für den BND bzw. für das BKA von äußerstem Interesse sind. Es ist so, ich weiß, wovon ich spreche, die übrigens auch die Akten des MFS diesbezüglich auch ranziehen und immer noch auswerten. Zum Thema Solidarność vielleicht auch noch mal kurz. Auch die Solidarność war natürlich keine homogene Gruppe. Auch wir hatten Kontakte zu Teilen von der Solidarność. Es gab dort durchaus auch Linke, die sich letztendlich dann aber auch von der Solidarność getrennt haben und auch verschiedene Gruppen gebildet haben. Natürlich zunächst Untergrundgruppen, linke Untergrundgruppen, die dann später auch, zum Beispiel in Wroclaw, als die erste Börse eröffnet wurde, diese Börse besetzten, die Fabriken besetzten, um sich gegen die Privatisierung zu wehren, die sich auch dabei bewaffneten, um gegen den Ansturm der Gewalt gewappnet zu sein und wo dann einige Leute natürlich als Terroristen in den Knast gewandert sind. Das sind natürlich auch alles Geschichten, die gelaufen sind und da sind auch Genossinnen und Genossen, die durchaus auch seinerzeit in der Solidarność mit aktiv waren. Sicherlich gab es auch klerikale Gruppen da drin, es gab sehr rechte Gruppen da drin, das muss man natürlich auch sehen. Und vielleicht auch noch ein Punkt, jetzt ist er tatsächlich weggerutscht. Vielleicht kommt er ja wieder. Vielleicht noch dann das abschließende Wort, dass ich mich sehr freue, dass eine solche Diskussion zustande kommt, dass aber auch die Heterogenität hier auch zeigt, dass da noch viele Diskussionen notwendig sind. Und ich hoffe, dass es die solche Diskussion auch weitergeben wird. Was natürlich eine öffentliche Veranstaltung wie diese nicht ersetzen kann, ist das Seminar. Und was natürlich also sinnvoller ist, sich mehr Zeit zu nehmen, in kleineren Gruppen bestimmte Dinge zu analysieren und dass diese Gruppen jetzt nicht die gegenseitigen Schenkelklopfer sind, fände ich auch sinnvoll. Und was vielleicht nochmal sinnvoller wäre, wenn solche verschiedenen Gruppen, die jetzt nicht die Schenkelklopfer sind, sondern schon sehr heterogen die Dinge auch diskutieren, ihre Diskussion zusammenfassen und anderen kleinen Gruppen auch zur Verfügung stellen. Ob sowas zu organisieren ist, weiß ich von ihr aus nicht. Aber wenn wir diese Veranstaltungsreihe hier fortsetzen, sicherlich auch nochmal mit erweiterten Themen, sehr speziellen Themen, die aus dieser Diskussion auch hervorgegangen sind, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas auch möglich ist. Durchaus auch einer mit einer sehr visionären Diskussion über eine nachkapitalistische Gesellschaft, in der es sicherlich nicht darum gehen sollte, ein abstraktes Gesellschaftsmodell zu entwickeln, sondern zum Beispiel solche Fragen wie zum Beispiel Planwirtschaft versus andere Formen der Ökonomie. Da haben wir sehr spannende Erfahrungen auch gemacht in der letzten Zeit mit einigen Leuten, sicherlich in Seminarform. Es gibt durchaus gute Literatur zurzeit auch, die Planwirtschaft, die Möglichkeiten der Planwirtschaft durchaus realistisch verteidigen, anhand der Kritik des sowjetischen Modells. Und es gibt auch sehr gute Literatur, die andere Formen der nachkapitalistischen Gesellschaft in Erwägung ziehen, die zum Beispiel mit dem ersten zusammen auch diskutiert werden könnten. Eine solche Diskussion halte ich auch für notwendig, dass wir nicht nur Abwehrkämpfe führen, sondern dass wir auch in Zukunft mehr überzeugend in Erscheinung treten können in einer Öffentlichkeit. Danke. So, bleiben wir in der Reihenfolge. Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die hier durchgehalten haben, hier sitzen bleiben. meine Stellung habe ich, glaube ich, hier ziemlich deutlich gesagt. Ich bleibe auch dabei. Es gibt viele Sachen. Ich möchte mich bedanken bei den beiden, ich sage jetzt mal ausländischen Genossen, obwohl sie schon Jahrzehnte hier wohnen, die hier links, der eine Genosse aus Jugoslawien und der andere Genosse, der da hinten links sitzt, der hat ein Wort gesagt. Das ist dialektisch-historischer Materialismus. Das ist die schärfste Waffe des Kommunisten. Die hat diese Methode. Und das müsste man mit richtig studieren. Wir können diskutieren, solange wir wollen. Wir können Artikel schreiben, schöne Seiten und alles. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Welt wird mit jedem Tag nicht besser. Solche Veranstaltungen wie hier sind richtig, die müssen sein. Aber wir müssen auch langsam organisieren, wir müssen was tun und gegen den Gegner kämpfen. Und vor allen Dingen nicht so deutschzentriert sein. Ja? Als der Genosse aus der dritten Welt erzählte, was da los ist, was er sieht. Ich bin oft in Lateinamerika, ich weiß, wovon ich rede und worum es geht. Ich als Berufsoffizier, ich hatte mich jahrelang vorbereitet, Abwehr von Panzern und Flugzeugen, die vom Gegner kommen. Nee, die kamen mit Bananen und mit 100 Mark Begrüßungsgeld und schon. Ja? Das heißt, die ideologische Festigkeit, wir können nicht beliebig sein. Wir können nicht beliebig sein. Und wenn ich sage, dialektisch-historischer Materialismus, die heutige Situation hatte Vorgänger gehabt. Und der Sozialismus, den wir aufbauen müssen, das wird in der ersten Phase ein Notstandssozialismus sein. Wenn ich schon an die ganzen ökologischen Probleme dränge, Rohstoff und so weiter, bereitet ihr euch darauf vor. Sag ich mal bloß, das wird nicht gleich Brot und Honig fließen für alle. Genau wie Kuba jetzt einen Notstandssozialismus hat seit 92, seitdem wir versagt haben in Europa. Die Versuche Venezuelas, Boliviens, da kann nicht gleich alles sein. Macht immer die objektive Realität beachten und dann entscheidet, ob das hier hätte so gemacht werden können. Das kann ich nur jedem sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht von den jungen Genossen, jetzt ist er weg hier mit dem Helm Volor. Leute, wir sehen eine Lage und auf die müssen wir reagieren und agieren. Nicht mal uns noch schlagen lassen, wir müssen noch zurückschlagen. Dankeschön. Inge, deine letzten Worte. Danke. Ich mache es wirklich recht kurz. Was? Achso, ja. Ich mache es wirklich recht kurz. Also zum analytischen Herangehen an Geschichtsprozesse habe ich in meinem Referat genug gesagt. Wer es vergessen hat, kann es dann später nochmal nachhören. Zu dir, Genossin, möchte ich nochmal sagen, dass du heute nach 20 Jahren diese Gegnerschaft aufmachst. Das zeigt, mit welcher Naivität ihr damals eure politischen Aktivitäten begangen habt. Eben, dass ihr diese Leute als Gegner gesehen habt und nicht den Kapitalismus und den Imperialismus. Was anderes konnte aus der sogenannten Protestbewegung dann werden, als das, was daraus geworden ist. Das einmal. Dann möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich habe vorhin von dem gesamtgesellschaftlichen höheren Niveau an Bildung, an Solidarität und vor allen Dingen auch an Humanität im Sozialismus gesprochen. Diese Werte, die sind für die kommunistische Gesellschaft substanziell. Und wir als Kommunisten müssen diese unbedingt höher einschätzen als die unangenehmen Seiten der DDR. Danke. Danke, Inge. Für mich ist hier bei dieser Veranstaltung klar geworden, dass es wichtig ist, den Realsozialismus und die DDR weiter zu diskutieren aus einer antikapitalistischen linken Perspektive. Dass es wichtig ist, dass wir keine alten Feindgräben aufschütten, sondern gucken, wie wir diese Diskussion über den vergangenen Versuch, den Sozialismus oder eine Gesellschaft aufzubauen, deren Grundlagen nicht auf Mehrwertproduktion beruhen, wie wir die Lehren, die Fehler analysieren können, die in diesem Versuch gemacht wurden, der immerhin von 1917 bis 1989 dauerte, um uns zu wappnen für die folgenden Wellen, Versuche, diese gesellschaftliche Realität, die wir heute vorfinden und die wir als unerträglich, ich zumindest, wahrnehme, wie wir die überwinden können. Und das nicht nur im nationalen Maßstab, sondern im weltweiten Kontext. Ich denke, viele der Fragen darüber, was die DDR war und auch viele der verschiedenen linken Ansichten darüber, was der Realsozialismus, was die SU, was die DDR und der sowjetische Block war, viele der Fragen konnten hier nur angerissen werden und konnten nicht geklärt werden. Wir wollen diese Diskussion, die wir heute geführt haben, weiterführen in kleineren Runden, in kleineren Veranstaltungen, wo wir uns mit verschiedenen Theorien, was die DDR war und woran sie gescheitert ist, linken, kommunistischen und revolutionären und vielleicht auch anarchistischen Theorien auseinandersetzen wollen. Ganz bestimmt nicht wollen wir einem bürgerlichen Antikommunismus den Vorschub leisten, der zur Lähmung jeglicher politischen Debatte führt, die darum geht, diese Gesellschaft zu überwinden. Wir werden solche Veranstaltungen durchführen bis mindestens zum 3. Oktober 2010, wo in Berlin der deutsche Staat groß feiern wird, dass er endlich wieder vereint ist und dass er endlich wieder das deutsche Kapital seine verlorenen Ostgebiete zurückbekommen hat. Und mit den verlorenen Ostgebieten meinen wir nicht nur Ostdeutschland, wir meinen auch die Ukraine und Russland. Nämlich dort, wo Adolf Hitlers Panzer gescheitert sind, hat der Euro den Widerstand im Sturm genommen. Am 3. Oktober 2010 wollen wir hier in Berlin auch nicht nur ein theoretisches, nicht nur darüber reden, was gelaufen ist, sondern wir wollen auch praktischen Widerstand setzen. Das bedeutet, wir werden alle Reste der radikalen Linken in Bündnissen um uns scheren, um diese Einheitsfeier am 3. Oktober 1990 nicht nur ideologisch, sondern auch praktisch anzugreifen. Ja, in diesem Sinne denke ich, wir haben noch eine Menge zu tun. Ich fand es schön, dass heute so viele Leute gekommen sind. Ich fand es schön, dass keine Saalschlägereien ausgebrochen sind. Also einen gewissen Fortschritt haben wir schon gemacht. Was mich freuen würde, wenn ihr auch in 3 Tagen da seid, da diskutieren wir nämlich was ganz Aktuelles. Das ist die momentane Kriminalisierungspolitik in Berlin gegen autonome und gegen linksradikale Strukturen. Eckart Körting hat autonome, sozusagen die autonome Szene, zu der ich mich auch zugehörig gefühlte, als rotlackierte Faschisten bezeichnet und Leute, denen vorgeworfen wird, Autos in Brand zu stecken, werden pausenlos in Untersuchungshaft gesteckt. Deswegen gibt es am 20. in 3 Tagen in der Jungen Welt Ladengalerie eine Diskussionsrunde darüber, wo auch Vertreter der Linkspartei und außerparlamentarischer linksradikaler Gruppen zu Wort kommen. Und es würde mich freuen, nicht nur mit euch unsere gescheiterten Versuche, unsere Vergangenheit zu diskutieren, sondern auch mit euch ins Gespräch zu kommen, wie wir im Hier und Jetzt agieren können. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, hier in der Bar die Diskussion noch weiterzuführen, euch zu streiten, euch zu fetzen, euch zu vertragen und gegenseitig zu trösten. Und ansonsten freue ich mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!